Das Vorurteil, wir seien zu emotional für die rationale Arbeitswelt, nähren wir auch selbst, indem wir den ganzen Tag Schuldgefühle mit uns herumtragen. Dabei gibt es keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Die Kinder verbringen ihren Tag im Kindergarten. Keine Sorge, sie haben Spaß dort. Die unangenehmen Fleißarbeiten muss diesmal der Kollege machen. Sehr gut. Wir Frauen erledigen sowieso viel zu oft den Mist, auf den sonst niemand Lust hat. Die Sitzung muss wegen eines Elternabends ohne uns stattfinden. Dann geht es leider nicht anders. Der Partner hat am Vorabend mal wieder gemault, die Wohnung sei ein Saustall. So what? Dann soll er seinen Arsch bewegen und aufräumen. Der neue Feminismus. Feuchtgebiet oder Trockenübung. Eine Sendung von Ingrid Strobel. Wir glauben, dass Feminismus für alle Frauen und auch für alle Männer das Leben schöner macht. Und wir wollen zeigen, warum das so ist. Feminismus ist nicht alt und überholt, er ist jung und cool. So klingt das Rauschen der dritten Welle des Feminismus in dem Buch Wir Alpha-Mädchen. Es erschien 2008 und wurde schnell zu einem der Präviere des neuen Feminismus. Ein paar Jahre zuvor war der Sound noch härter. Du verkündest die Lüge, du profitierst von Vergewaltigung, sang Mitte der 90er Jahre Bikini Kill, die Topband der Riot Girls, und lehrte die männliche Punk- und Avantgarde-Szene das Fürchten. Es kann so viel erreicht werden, wenn Frauen zusammenarbeiten und dieser ganzen verdammten Männermacht den Stinkefinger zeigen. Kathleen Hanna, Frontfrau von Bikini Kill, brachte die Haltung der feministischen Untergrundbewegung der 90er Jahre in Wort und Ton zum Ausdruck. Die Girls mit den drei rollenden R lebten in der amerikanischen Provinz, studierten Kunst und Musik, gründeten ihre eigenen Punk-Bands und sangen mit drastischen Worten über Vergewaltigung und Macho-Terror. Heute klingt das Rauschen der dritten feministischen Welle manchmal auch so. Jede coole Frau kann damit spielen, sich in der Sexualität auch mal zu unterwerfen. Wenn so ein Hip-Hopper in seinem Musikvideo hart an die Grenzen des Darstellbaren geht, finde ich das nur ehrlich. Die Frauen, die da so unglaublich mit ihren Unterleibern zucken, tanzen ja nicht. Die haben Sex. Das ist doch eine klare Demonstration von Macht. Soweit Bestseller-Autorin Charlotte Roche in Thea Dorns Band Die neue F-Klasse, wie die Zukunft von Frauen gemacht wird. Deutlicher ist der Kontrast zum Feminismus der späten 60er und 70er Jahre kaum auszudrücken. Die Geschichte des Feminismus vollzog sich grob in drei Wellen. Die erste waren die Suffragetten, die Frauen, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts für das Stimmrecht der Frauen, ihr Recht auf Bildung und bezahlte Arbeit kämpften. Die zweite Welle war die neue Frauenbewegung. Das waren die Feministinnen der späten 60er und der 70er Jahre, die für gleiche Rechte, gleiche Chancen und die weibliche Selbstbestimmung kämpften. Ihre Losungen waren: Mein Bauch gehört mir und von heute an gibt's mein Programm. In den späten 90ern und den ersten Jahren des zweiten Jahrtausends entstand dann das, was die Medien zum neuen Feminismus erklärten, die dritte Welle, nach den Suffragetten und der neuen Frauenbewegung. Mit letzterer haben sie thematisch einiges gemeinsam, denn auch die neuen Feministinnen schlagen sich mit den alten heißen Eisen herum. Sexualisierte Gewalt und Schönheitsterror, Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Die meisten von uns wollen Kinder. Viele Männer unseres Alters haben den gleichen Wunsch. Gemeinsam mit ihnen wollen wir unser Leben managen. Jeder verdient die Hälfte des Geldes, jeder kümmert sich zur Hälfte um die Kinder und um den Haushalt. Zwischen uns und diesem Plan stehen nur eine Menge Hindernisse. Ungleiche Löhne, fehlende Krippenplätze, gesellschaftliche Rollenmuster und nicht zuletzt wir selbst, wenn wir nichts gegen rückständige Verhältnisse unternehmen. So bringen die Autorinnen von Wir Alpha-Mädchen auf den Punkt, was viele Frauen um die 30 heute bewegt. Was sie von der Generation ihrer leiblichen und politischen Mütter unterscheidet, ist ihre Haltung zu diesen Problemen. Der neue Feminismus ist keine politische Bewegung im klassischen Sinne. Er spielt sich vor allem in Büchern und Zeitschriften, in Universitätsseminaren und im Internet ab. Dass der Benachteiligung von Frauen gesellschaftliche Strukturen zugrunde liegen, ignoriert er eher und setzt lieber auf das Bemühen der einzelnen Frauen. Am stärksten vertritt diese Position die Schriftstellerin Thea Dorn in ihrem Buch »Die neue F-Klasse«. Ihr geht es, betont sie, nicht um Frauensolidarität um jeden Preis, sondern um eine bestimmte Klasse von Frauen, die sich allerdings nicht durch privilegierte Herkunft definiert, sondern einzig allein durch das individuell von ihr Erreichte und Gelebte. Thea Dorn ist die prominenteste Vertreterin eines entschieden neoliberalen Flügels des neuen Feminismus. Wenn eine Frau es nur wirklich will und sich entsprechend anstrengt, so das Credo ihres Buches, dann kann sie alles erreichen und hat letztlich so etwas Banales wie Feminismus gar nicht mehr nötig. Es geht um Klassefrauen. Der Feminismus ist tot. Es lebe der F-Klassenkampf. Sonja Eismann ist Mitherausgeberin der popfeministischen Zeitschrift Missy Magazine. Sie könnte sich theoretisch durchaus auch Möglichkeiten des politischen Protests vorstellen. Das Problem ist bloß, dass meine Generation oder auch die nachfolgende Generation in dem Gefühl aufgewachsen ist, dass so ein politisches Engagement irgendwie uncool ist. Ich glaube, das ist schwierig, da große Massen zu mobilisieren. Und die Protestform, die wir heute haben, die ja auch irgendwie stark übers Internet organisiert werden, die sind vielleicht auch nicht so ganz ineffektiv. Die inhaltlich stärkste und am aggressivsten ausgetragene Differenz zwischen alten und neuen Feministinnen besteht in ihrer Einschätzung von Pornografie. Die Feministinnen der 60er und 70er Jahre lehnten und lehnen sie als Ausbeutung und Erniedrigung von Frauen ab. Vertreterinnen des neuen Feminismus dagegen befürworten Pornografie als legitimes Mittel der sexuellen Anregung und Erregung. So auch Meredith Harth, Susanne Klinger und Barbara Streidel, die Autorinnen von Wir Alpha-Mädchen, warum Feminismus das Leben schöner macht. Pornografie kann neue Dimensionen der eigenen Persönlichkeit eröffnen, wenn es einem bei den Bildern einer erotisch gefesselten Frau plötzlich zwischen den Beinen kribbelt. Einerseits ist es den Frauen heute wichtig, auch als sexuell autarke Subjekte wahrgenommen zu werden und eben nicht als Opfer. Also Frauen heute pflegen schon ihren selbstbewussten Umgang mit Sexualität. Und für viele Frauen gehört so ein selbstbewusster Umgang mit Pornografie auch dazu. Andererseits werden Frauen in den allermeisten Pornofilmen nicht als selbstbestimmte Genießerinnen dargestellt, sondern als würdelose Sexobjekte. Vertreterinnen des neuen Feminismus beklagen das durchaus und ebenso die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen im Pornogeschäft. Doch sie ordnen diese negativen Aspekte lediglich dem Mainstream-Porno zu. Es wird immer wieder betont, dass Pornografie nicht frauenfeindlich sein muss, nicht nur für den männlichen Blick gemacht sein muss, sondern dass es auch andere Formen von Pornografie geben kann und auch schon gibt. Wichtig ist dann vielen auch noch, dass die Produktionsbedingungen anders sind. Das ist auch so ungefähr eigentlich die Position vom Missy Magazine. Sonja Eismann selbst sieht das kritischer. Einerseits stört mich natürlich die oft frauenverachtende Dimension von Pornografie, die man da, glaube ich, nicht so ganz leicht rauskriegt. Andererseits finde ich aber auch sehr schlimm, wenn Menschen gezwungen werden, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Haut zu Markte zu tragen. Der neue Feminismus ist eine Bewegung gebildeter junger Frauen aus der Mittelschicht, die sich im Gegensatz zu einigen der Riot Girls nie auf die dunkle Seite der Straße wagten. Deshalb ist ihnen auch die Lebensrealität von Frauen fremd, die in der Pornoindustrie arbeiten. An Hartz-IV-Empfängerinnen und Migrantinnen, bedauert die Soziologin und Genderforscherin Christina Herkommer, rauscht die dritte Welle des Feminismus gleichfalls vorbei. Also ich würde halt sagen, dass der neue Feminismus schon ein Kind seiner Zeit ist. Also dass halt klar ist, dass wir in einer sehr individualisierten und verbreitet neoliberalen Gesellschaft leben, in der eben vor allem der individuelle Erfolg zählt und jedem auch die Verantwortung für das eigene Schicksal zugesprochen wird. Und das ist halt in so einer Gesellschaft gar nicht so einfach, bewegungsförmiges Handeln in der Form auszubilden, wie das noch Ende der 60er Jahre möglich war. Frauenbewegte der alten Schule sprechen vom Ego-Feminismus der neuen Generation. Aber auch einigen jungen Frauen ist der Blick der neuen Feministinnen zu ich-bezogen. In der Wochenzeitung Die Zeit, die dem Phänomen 2008 eine ganze Serie widmete, veröffentlichte die 33-jährige Journalistin Melli Kejak ihre Abrechnung mit den Alpha-Mädchen und F-Klasse-Frauen. Nicht ein einziges Mal taucht in der Debatte das Wort Migrantinnen auf. Nicht ein einziges Mal taucht der Hinweis auf, dass es Frauen in anderen sozialen Schichten gibt, die über die diskutierten Alternativen zu Hause bleiben oder arbeiten, alleinerziehen oder doch noch einen Masterstudiengang dranhängen, gar nicht verfügen. Kein Wort davon, dass in unserer Gesellschaft Frauen leben, die über keine sexuelle Selbstbestimmung verfügen. Nichts über Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Kurzum, so Melli Kejak, der weiße christliche Mittelschicht-Eintopf kocht und löffelt sich selbst. Auch die Soziologin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Projektleiterin mehrerer Frauenstudien, hält nicht viel vom neuen Feminismus. Diese Frauen sind in der Minderheit, das wird medial vollständig überhöht. Andererseits sind die neuen Feministinnen die einzigen unter den jungen Frauen, die den Finger auf immer noch vorhandene Wunden legen. Christina Herkommer, die an der Humboldt-Universität in Berlin mehrere Seminare über Gender-Themen abhielt, machte die Erfahrung, dass vor allen Dingen in den jüngeren Semestern auch durchaus so eine Tendenz da ist, dass Frauen sagen, naja, also eigentlich haben wir doch alles erreicht, wir haben doch gar kein Problem. Ne? Wo ist denn jetzt das Problem? So dachte auch Katja Kuhlmann, Autorin des Buches Generation Ally und kritischer Fan der gleichnamigen amerikanischen Serienheldin Erlyn McBeal, die als erfolgreiche Anwältin und erfolglos Liebende klapperdürr und neurotisch durchs Leben stöckelte. Keine Frauengeneration war so gut ausgebildet, aufgeklärt und befreit wie wir, die zwischen 1965 und 1975 Geborenen, die Töchter der Emanzipation. Tatsächlich hat die Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre viel erreicht. Seit 1976 können Frauen, zumindest unter bestimmten Indikationen, legal abtreiben. Seit 1977 brauchen sie nicht mehr die schriftliche Einwilligung ihres Ehemanns, um arbeiten zu gehen. 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Es gibt Häuser für geschlagene Frauen, Notrufe für Vergewaltigungsopfer, Hilfsangebote für sexuell missbrauchte Kinder. Dass Mädchen nicht auf das Gymnasium gehen dürfen, weil sie ohnehin heiraten werden, dass Männer die Familienernährer sind und die Frauen am Herd zu stehen haben, dass Kind und Beruf nicht vereinbar sind, all das ist längst nicht mehr selbstverständliches Gedankengut. Aber, stellt Katja Kuhlmann erschrocken fest, anders als Ellie reden wir Realfrauen nicht über die Ungerechtigkeit, immer noch allein für die Reproduktion der Menschheit zuständig zu sein. Über die Sorge, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Über die Angst, vor lauter Inhaltsleere im Privaten auch sonntags noch ins Büro zu fahren. Über die Tatsache, dass sich solcher Eifer nicht einmal lohnt, weil noch immer 2/3 der Chefsessel von männlichen Hintern besetzt sind. Darüber, dass wir mit 40 statistisch gesehen 20% weniger verdienen als der Depp mit dem Y-Chromosom, der im Examen noch von uns abgeschrieben hat. Über das Gefühl, dass es da irgendwo einen Fehler im System gibt. Die Soziologin Jutta Almendinger beschäftigt sich hauptberuflich mit den Fehlern im System. Ja, sagt auch sie, es wurde vieles erreicht, aber wir haben auf der anderen Seite keine Fortschritte, was gleichen Lohn für vergleichbare Arbeit betrifft, was gleiche Chancen auf Vollzeiterwerbstätigkeit betrifft und damit einhergehend, was vergleichbare Chancen auf höher dotierte Positionen betrifft, weil man in diese Führungspositionen eben nur über Vollzeiterwerbstätigkeitskarrieren reinkommt. Eine Frau bekommt in Deutschland nach jüngsten Erhebungen für eine vergleichbare Arbeit im Schnitt noch immer 24% weniger Lohn als ein Mann. Für dieselbe Arbeit häufig immer noch 12-14% weniger. 31% der Führungskräfte sind weiblich, im Top-Management sind es nur noch 11%. In Vorständen finden sich ganze 2,5% Frauen und als Vorstandsvorsitzende 0,5%. Und das, obwohl 3% mehr Frauen als Männer über einen Hochschulabschluss verfügen. Der neue Feminismus entstand, als privilegierte junge Frauen, die bislang nicht gesehen hatten, wo das Problem ist, sich plötzlich mit diesen Tatsachen konfrontiert sahen. Sie hatten ihr Studium abgeschlossen, ihre Praktika absolviert, ihre ersten Berufsjahre hinter sich und stießen plötzlich an die gläserne Decke. Und während die biologische Uhr zu ticken begann, dämmerte diesen Frauen auch die Erkenntnis, Kind und Beruf sind womöglich doch nicht vereinbar. Oder nur auf Kosten der eigenen Karriere. Die Soziologin und Genderforscherin Christina Herkommer erfuhr das Problem am eigenen Leib. Mein Lebenspartner und ich waren beide beruflich tätig, aber er hat mehr Geld verdient als ich. Und es war klar, dass wir nicht lange auf sein Gehalt verzichten können. Das heißt also, dass ich dann doch den Löwenanteil der Erziehungsarbeit erstmal geleistet habe. Und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt wo die Kinder so ein bisschen älter sind, also meine Kinder sind 3 und 6, dass wir das gerechter aufteilen können. Aber das geht auch nur deswegen, weil wir in Jobs arbeiten, die uns auch ein bisschen Flexibilität ermöglichen. Trotz all der Schwierigkeiten dachte Christina Herkommer nie daran, ihren Beruf aufzugeben. Die Autorinnen von Wir Alpha-Mädchen weisen jedoch den Müttern in ihrer eigenen Generation einen Teil der Schuld an der Jobfalle Kind zu. Wie viele Frauen beenden ihr Erwerbsleben mit der Geburt des ersten Kindes fast schon erleichtert? Ist es nicht toll, als Mutter so ganz und gar unersetzlich zu sein? Ein Gefühl, das im Job nicht oft aufkommt. Endlich hat der Druck ein Ende, der in der Arbeitswelt auf uns lastet. Es mag sein, sagt Jutta Almendinger, dass es solche Frauen gibt. Aber sie sind nicht die Regel. Unsere Befragungen zeigen eindeutig, dass die jungen Mütter erwerbstätig sein wollen, erwerbstätig bleiben wollen. Und dass es schlichtweg nicht Strukturen gibt, diese Lebensmodelle auch leben zu können. Schon gar nicht für Mütter ohne Partner. 40% der Alleinerziehenden in Deutschland, berichtete im Mai 2009 das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, sind auf Hartz IV angewiesen. 95% von ihnen sind Frauen, von denen die überwiegende Mehrheit lieber heute als morgen wieder arbeiten gehen würde, wenn sie nur wüssten, wohin mit den Kindern. Öffentliche Betreuungsangebote sind in Deutschland rar gesät. Auf die neuen Männer, die Ina Deter vor 27 Jahren besang, hoffen nun auch die neuen Feministinnen. Eigentlich, schreiben Haaf, Klinger und Streidel in Wir Alpha-Mädchen, ist der moderne Mann bereits Feminist. Er ist für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Und er will später mal genauso viel Zeit mit seinen Kindern verbringen wie deren Mutter. Er tut es bloß nicht. Das belegen alle Studien. Und das wissen im Prinzip auch die Alpha-Mädchen. Also versuchen sie, den Männern zu erklären, warum der Feminismus auch für sie das Leben lebenswerter macht. Wenn Frauen genauso viel verdienen wie Männer, ist es denen auch möglich, weniger zu arbeiten. Und wenn Kinder da sind, können sie sogar problemlos bei ihnen zu Hause bleiben. Wenn Frauen sich nicht mehr permanent dem Schönheits- und Schlankheitswahn unterwerfen, haben sie mehr Spaß am Leben und Männer mehr Spaß mit ihnen. Und natürlich den spitzen Sex, den wir ja schon erwähnt haben. Es gibt Männer, die trotz dieser Verheißungen nicht schwach werden. Neuere Untersuchungen, so Jutta Almendinger, zeigen, dass die jungen Männer von heute wesentlich traditioneller eingestellt sind als die jungen Frauen von heute. Man kann das an einem ganzen Areal von Belegen festmachen. Wenn man junge Männer fragt, was sie denn als ihre Aufgaben in der Zukunft definieren, so sagen sie ganz häufig, sie sind der Familienernährer, obwohl ihre Partnerinnen überhaupt nicht ernährt werden wollen. Im Gegensatz zu den radikalen Feministinnen der 70er Jahre bemühen sich die neuen Feministinnen, die Männer nicht zu vergraulen. Und da ihnen auch klar ist, dass viele Frauen ihrer Generation Feminismus für etwas Muffiges, Lustfeindliches und Verbiestertes halten, versuchen sie, ihn als sexy und cool zu verkaufen. Das hat natürlich auch viel mit so einem Attraktivitätsdiskurs zu tun. Viele Frauen haben, glaube ich, schon starke Angst, als unattraktiv zu gelten, sobald sie sich mit sowas wie dem Begriff Feminismus assoziieren. Sonja Eismann vom Missy Magazine ist eine der profiliertesten Vertreterinnen des Popfeminismus, der auf den ersten Blick vor allem auf Leichtigkeit, Witz und Spielerisches setzt. Um Popfeminismus zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass viele der Frauen, die sich heutzutage mit Fragen von Gleichberechtigung beschäftigen, ganz stark mit Popkultur sozialisiert wurden. Eine Kultur, die große Freude am Spiel mit Zeichen hat, am Genuss, am Begehren. Es ist immer auch eine Inszenierung. Die besten Tricks gegen Popel. Nasensekret ist ein Killer für das Selbstwertgefühl. Ironisiert das Missy Magazine den typischen Jargon der Frauenzeitschriften und verspricht: Mit einfachen Tricks bekommen sie es schnell in den Griff. Unbestechliche Dermatologen empfehlen die Popelstopp Ultra Anti-Popel-Pflegeserie von Mucosine, bestehend aus einer porentiefen Reinigung, sanftem Peeling und einer reichhaltigen Pflege. Im Missy Magazine, dem Hochglanzmagazin des Popfeminismus, kann die junge Frau von heute erfahren, wie eine japanische erotische Fesselungspraktik funktioniert, in welchen Fernsehserien starke Frauen die Action bestimmen, warum Frauen der Müttergeneration um keinen Preis heiraten wollten und was die coolsten Bloggerinnen im Netz zu sagen haben. Und sie kann zugleich sensible und gut recherchierte Artikel über Frauen im Gefängnis und moldawische Wanderarbeiterinnen lesen. Unter der verspielten Oberfläche des Popfeminismus artikulieren sich jedoch Wut und Radikalität. Zum Beispiel in dem von Sonja Eismann herausgegebenen Sammelband Hot Topic, betitelt nach einem Song von Bikini Kill. Da werden Fernsehserien, Fußball, Hip-Hop und Girl-Scenes analysiert und die uncoolen Themen, die viele junge Frauen bewegen, Verhütung und Abtreibung, Essstörungen, die Beziehung zum eigenen Körper und sexualisierte Gewalt. Ich habe 7 Jahre lang nicht darüber geredet, schreibt Kat im Girlzine True Girl über ihre Vergewaltigung. Aber sie steckt in jedem ausgeleierten T-Shirt, das ich trage. In jedem Wort, das ich schreibe. Der Schmerz wird mir immer bleiben. Girlzines sind neuer Feminismus im Do-it-yourself-Verfahren. Websites und ein paar wenige professionell gemachte, in der Mehrheit aber von einzelnen Mädchen verfasste und oft selbst kopierte kleine Heftchen, die sie per Hand verteilen oder verschicken. Und in denen sie sich über ihre Erfahrungen, Interessen und Traumata austauschen. In den letzten Jahren erschienen weltweit unzählige Hefte zu diesem Thema, berichtet die Sprachwissenschaftlerin Elena Stör in ihrem Hot-Topic-Aufsatz über Girlzines und sexualisierte Gewalt. 2004 wurden beim Deutschen Bundeskriminalamt 57.306 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst. Die Dunkelziffer ist um einiges höher. Frauen, denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist, sehen sich häufig nicht nur mit der Scham des Erlebten und der Erniedrigung konfrontiert, sondern auch mit der Scham, das Erlebte auszusprechen. In den Girlzines wagen sie es und finden große und solidarische Resonanz. Isabella Gazzullo, die Herausgeberin eines brasilianischen Girlzines, erklärte in einem Interview: Wir wollen unsere Geschichten auch erzählen, um die unsichtbare Mauer zu durchbrechen, die dieses Thema umgibt. Es ist unser großes Fuck you für eine patriarchale Gesellschaft, die uns sagt, wir sollen den Mund halten, wenn es um Vergewaltigung geht. Du wirst Knochen sehen können. Schöne, schöne Knochen. Knochen sind sauber und rein. Fett ist schmutzig und hängt an deinen Knochen wie ein Parasit. Diese Sätze von magersüchtigen Mädchen zitiert die Autorin Sarah Diehl in ihrem Hot-Topic-Beitrag über Internetforen. 52% aller Mädchen, so Sarah Diehl, fangen Diäten an, bevor sie ihr 14. Lebensjahr erreichen. Die neueste Erhebung zur Kinder- und Jugendgesundheit des Robert-Koch-Instituts ergab, dass etwa jedes dritte Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren Symptome einer Essstörung zeigt. Sarah Diehl hat sich hunderte dieser Internetforen angesehen und kommt zu dem Schluss: Der von der Mode- und Schönheitsindustrie propagierte Schlankheitswahn berge nicht nur die Gefahr, dass sich Mädchen und junge Frauen zu Tode hungern. Er sei auch eine perfide Waffe, um die Errungenschaften der Frauenbewegung auszuhöhlen. Wenn Frauen es mittlerweile geschafft haben, sich auf politischer und gesellschaftlicher Ebene reale Freiräume zu erkämpfen, eröffnet dieser Schönheitswahn eine subtile Möglichkeit ihrer psychologischen Zurichtung, um sie wieder auf ihre Plätze zu verweisen. Denn es bedeutet, dass sie, wenn sie dieses Ideal nicht erreichen, als Menschen nicht existieren. Ein scharfer Blick, eine direkte Sprache und eine ganz und gar uncoole Wut sind also nicht ganz passé. Die Verbindung zwischen altem und neuem Feminismus besteht. Wenn auch nicht in der F-Klasse, sondern eher im Underground. In einem Gespräch mit der heute über 70-jährigen Gloria Steinem, der Ikone der amerikanischen Frauenbewegung, sagte Kathleen Hanna, die Ikone der Riot Girls: Ich bin besessen von der Geschichte der neuen Frauenbewegung. Denn es verändert sich ja nichts, solange es uns nicht gelingt, eine Kontinuität herzustellen. Ich habe mehr davon, wenn ich aus euren Fehlern lerne, als wenn ich mir einbilde, ich müsste ständig das Rad neu erfinden.